Eine Kindergeschichte mit sprechenden Schweinen und Fröschen. Hörspiel nach einer gleichnamigen Erzählung von Klampfars Kaver. Es war einmal ein Schwein, das aufgrund einiger mehr oder weniger belangloser Vergehen eine Zeit lang in einer Strafkolonie das Leben fristen musste. Täglich wurde es angewiesen, in eine tiefe Grube zu steigen und dort Kreideblöcke abzutragen, die dann zur Weiterverarbeitung in Schulkreide abtransportiert wurden. Nach den ersten Wochen der Gefangenschaft pflegte das Schwein nach dem harten Arbeitstag und vor der Nachtruhe auf einer harten Pritsche sein Nachtgebet zu sprechen. Das war schweinisch und heißt ins Deutsche übersetzt: Lieber Gott, in diesem Leben ist das Schaffen eine Qual. Willst du mich, o Jesus, hören, hol mich aus dem Jammertal. Der Adressat des Gebets blieb jedoch stumm. Am nächsten Morgen wurde das Schwein stets wieder unsanft aus dem traumlosen Schlaf geweckt und erneut angewiesen, in die Kreidegrube hinabzusteigen. Nach einigen Monaten hatte sich das qualvolle Malochen in den Gliedern des Rüsselviehs schließlich zur Routine gewandelt und das Tier begann, sein ganzes Sein und Denken nur noch im Modus der Hammerschläge zu fühlen, mit denen es stur und apathisch den Kreidefelsen bearbeitete. Aufgrund fehlender Arbeitsschutzmaßnahmen, die bekanntlich in den Orten der Gefangenschaft nie eine sonderlich große Rolle spielen, hatte sich nach einigen Monaten die Lunge des Schweins in einen staubigen Kreidesack verwandelt. Als es nun die Stimme zum Abendgebet erheben wollte, klang das ungefähr so. Das klang dem heiligen Herrn Zebaoth nun gleich ganz anders, dass er dem armen Schwein einen Traum schickte, der sich folgendermaßen im Hirn der Sau abspielte. Es war einmal ein Frosch, der hatte nur einen Zeh. Er pflegte auf diesem Zeh, wenn die Mittagssonne sich über den Zenit erhoben hatte, eine Melodie zu spielen, die fröhlich säuselnd durch die Landschaft plätscherte, wie ein heller Gebirgsbach, der keine Sorge kennt. Nichts zu tun. Das war die Devise dieses grünen Taugenichts, der sich um nichts eine Sorge machen musste und den lebenlangen Tag am Wegesrand faulenzte und sich höchstens einmal am Nachmittag umdrehte, um eine gemütlichere Position einzunehmen. Eines Tages war jedoch ein Fluch in die Wolken der hellgrünen Abendlandschaft gefahren, und nachdem sich das Unheil in einigen triumphalen Donnerschlägen entladen hatte, begann es zu regnen, als wollte Jehova alle Tiere des Waldes in einer elenden Schlammpfütze ersäufen. Der grüne Frosch jedoch wusste nichts von all dem, denn er war gemütlich in einer Mulde eingeschlafen. Als der Regen nachgelassen hatte und Meister Frosch erwacht war, sah er sich in einem Tümpel liegen und war am ganzen Körper aufgequollen. So ein Zärtling ist natürlich keine große Feuchtigkeit gewohnt, und als er sich wie üblich seinen Zeh in den Mund stecken wollte, um sein liebliches Lied erklingen zu lassen, entwichen ihm mit einem Mal so fürchterliche Laute. Das Schwein erwachte schweißgebadet und mit rasselndem Atem. Was hatte es da geträumt? Auf der manifesten Traumebene lässt sich folgende Interpretation aus dem Wahn der Sau heraus abstrahieren. Alles wiederholt sich in einer fortwährenden Schleife, seitdem Gott der Welt entwichen ist. Das Schwein schlug sich den Schöpfer aus dem Kopf und fragte mit seiner hohen, pfeifigen Stimme in den Tag hinein: Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Die erste Schallplatte von Stanley Schmidt ist im Dezember oder im November schon erschienen bei Rivolet Records, zu erwerben auf der Homepage von Rivolet Records oder bei dem Schallplattenhändler eurer Wahl. Kauft euch die erste Schallplatte von Stanley Schmidt und unterstützt das Label. Das war sehr schön. Schluss jetzt? Mhm. Schluss ist Sense.